Labor für Entrepreneurship, zu Gast Markus Hastert. Sie sind Vorstand von CEWI Deutschland. Sie machen sonst noch eine Reihe von Sachen, aber hier für uns interessant, vielleicht heute Abend CEWI Deutschland. Ist über Gunter Pauli bekannt, jedenfalls bei Leuten, die mit Ökologie zu tun haben. Thema praktisch Dinge aufgreifen, was man aus der Ökologie weiß und das unternehmerisch wenden. Bevor wir so ins Detail gehen, hier ist schon vielversprechend ein Sack, der so nach verrottetem Kompost aussieht oder so. Das verraten wir noch nicht, was da drin ist. Ein bisschen zu Ihrer Tätigkeit. Die CEWI Deutschland versucht, ein bisschen Schwung in die Szene zu bringen in Richtung Entrepreneurship, oder wie würden Sie es beschreiben? Ich hole ein kleines bisschen aus. Ja. CEWI habe ich persönlich kennengelernt im Jahr 2000. Viele erinnern sich vielleicht noch daran, auf der Expo, dem Bambus-Pavillon, der dort stand. Es war einer der meistbesuchten Orte auf der Expo selbst. Und das Besondere daran war halt, dass er eine Baustruktur hatte aus Bambus, die in Deutschland bis jahre gar nicht zugelassen war. Und das hat mich begeistert und ich habe darüber nachgedacht, wie kann das funktionieren, wie ist das alles eigentlich entstanden, und bin da eigentlich zum ersten Mal auf CEWI aufmerksam geworden. Und es hat aber noch weitere drei Jahre gedauert, um dann den nächsten Impuls eigentlich zu haben, um wirklich dann sich tiefer zu beschäftigen, nämlich indem ich ein Buch in die Hand bekommen hatte, das Upcycling heißt und von Gunter Pauli geschrieben wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwar CEWI und Gunter Pauli zwar schon irgendwo in Zusammenhang gebracht, aber eigentlich die Idee, die nämlich hinter CEWI steckt, zu sagen, keine Verschwendung von Natur- und Humanressourcen. Das eine Abfall, ist das andere Rohstoff. Es gibt also kein End of Pipe, es gibt halt entsprechend nicht, wir kaufen hier und hier schmeißen wir es weg, sondern wir haben ein komplett geschlossenes Kreislaufsystem. Mich total begeistert. Und das wurde in dem Buch halt vorgestellt, und Gunter Pauli, muss man dabei sagen, hat auf der Expo wirklich Schiffbruch erlitten damals, hat er auch gesagt, nämlich man hatte ihm versprochen, der Pavillon darf stehen bleiben. Und wie wir heute wissen, steht dort kein Bambus-Pavillon mehr, sondern er musste abgerissen werden mit immensen Kosten. Und hat dann gesagt, okay, ich wende mich dem Ausland zu, ist nach Japan gegangen, hat 10 Jahre in Japan gelebt. Und durch dieses Buch habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Wir müssen diese Idee von Upcycling, diese Idee der Kreislaufwirtschaft, so nennt man es ja heute entsprechend, wieder zurückholen, habe mich an Gunter Pauli gewandt, habe gesagt, wir wollen in Deutschland was machen, wie können wir das wieder aufleben lassen, und haben ein Jahr lang hartnäckig daran gebohrt, eine Kooperation entsprechend zusammenzubekommen. Und 2004 war es dann soweit, im Endeffekt CEWI Germany wurde wieder gegründet als Verein, davon bin ich der Vorsitzende, und mittlerweile haben wir 2010 und in CEWI Germany zusammen, aber mit der internationalen Community von CEWI, das heißt, es gibt halt viele CEWIs auf der Welt, viele Vereine auf der Welt, das ist ein globales Netzwerk, haben wir eine ganze Menge Projekte auf den Weg gebracht, und über das eine oder andere, denke ich, werden wir gleich dann sprechen. Was ist die Hauptabsicht von Ihnen? Ökologische Projekte auf den Weg zu bringen oder sowas wie viele Ideen zu verstreuen, Broadcasting, aussehen und dann hoffen, dass die aufgehen? Wie kann man es beschreiben? Ich glaube, auch da ist es ein Prozess. Als wir gestartet sind, war der Prozess, wir wollen Menschen suchen, die gleich denken, Ideen aufnehmen und sie irgendwie in die Welt verteilen. Nach 5, 6, 7 Jahren Arbeit kann man sagen, wir haben viele Ideen gefunden. Es gibt einen ganzen Katalog von Innovationen der Natur, die man heute betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzen kann. Und jetzt geht es darum, diese Ideen, diese Innovationen in Prozesse umzusetzen und ganz klar als Investment in das Business zu bringen. Also Time to Market. Ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, es ist Zeit, eben raus aus der Nische mit Produkten, mit der Ökologie zu kommen, in Businessmodelle, die entsprechend auch in der Masse funktionieren. Wenn die BWLer Time to Market sagen, meinen sie ja damit Beschleunigung, rasch mit den Ideen in den Markt. So wir aus unserer Erfahrung in Sachen Entrepreneurship finden, lieber ein Stück weit mehr am Konzept arbeiten, als alles so auf Schnelligkeit setzen. Was ist Ihre Erfahrung? Jetzt gehen wir auf, was steht hier eigentlich, dann kann ich das gut beantworten. Okay, dazu hat es vielleicht eine kleine Vorgeschichte. Wir haben zweimal einen Workshop gemacht mit Gunter Pauli in Wolfsburg bei VW. Und eines unserer Hoffnungen, Themen und Hoffnungen war, bei VW gibt es am Tag ungefähr 2 Tonnen Kaffeesatz und Teeblätter. Und damit kann man was anfangen, nämlich Pilze züchten. Also haben wir mit Begeisterung Sporen eingekauft von den Pilzen, die auf Kaffeesatz getan und gewartet. Es passierte auch was, es hatte also durchaus Unterhaltungswert. Wir haben auch Pilze geerntet, aber von ökonomischer Rentabilität keine Spur. Aber damals haben wir auch ein bisschen dilettantisch angefangen. Jetzt sehe ich, jetzt gibt es da ein, ja, sagen Sie, was ist das? Das ist ein bisschen Powerback mehr, als wir sozusagen damals hatten. Ein Powerback. Ja, man muss, ich nehme es vorweg, das ist Kaffeesubstrat. Und in dem Kaffeesubstrat sind halt die Pilze, der Samen der Pilze. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass aus diesen 3 Kilo Kaffeesubstrat 1,5 Kilo Pilze werden, dann ist das, glaube ich, schon eine sehr große Menge, womit man etwas anfangen kann. Womit auch dann ein, wir rechnen vielleicht gleich mal zusammen, ein entsprechender Ertragswert zustande kommt. Aber zurück zur Geschichte, denn als ich Gunther Pauli kennenlernte und ihn nach endlich 2 Jahre später dann nach Deutschland bewegen konnte, er kam also im Flieger an, malte seine erste Flipchart, war also 2005, hat er mir dieses Beispiel mit den Kaffeen entsprechend aufgemalt. Guck mal hier, was schätzt du, wie viel Prozent des Kaffees wird eigentlich wirklich genutzt? Vielleicht mal einmal in die Runde, was glauben Sie, wie viel Prozent vom Kaffee, wenn Sie Kaffee kaufen, nutzen Sie wirklich? 2%. 2%. 2%. 98% schmeißen wir in den Müll. Wir schmeißen ihn alle in den Müll. Heute schmeißen wir mit Pets in den Müll. Und Sie holen ihn wieder raus und tun diese Pilzsporen rein. Ah, eins, ja. Aber 2% haben wir 98% Masse, ja, mit der wir etwas Neues tun, ja, können. Die sind jetzt hier drin. Sie sagen mutig, da kommen 1,5 Kilo Pilze heraus. Bei uns kamen die nicht heraus. Also bevor wir jetzt hochrechnen, was die 1,5 Kilogramm alles für Wert darstellen, wie ist das? Muss man Experte sein? Kann man das als Laie? Wann kommen 1,5 Kilo? Bei uns kommen vielleicht 1,5 Pilze, aber nicht 1,5 Kilo. ja, also das, Rentabilität. Jetzt kommt wieder, ist Sie haben es ja gerade, okay, selber gesagt, denken Sie über, oder wie haben Sie über das Konzept nachgedacht? Okay, sagen Sie. Und da genau das, weil ich habe auch gedacht, okay, lasst uns mal Pilze züchten. Und eine Mitarbeiterin von mir hat auch ihre Diplomarbeit darüber geschrieben, über, ja, Pilze züchten und wie das denn vielleicht auch gehen kann. Aber so ähnlich mit dem Ertrag waren auch unsere ersten Erfahrungswerte. Ja. Jetzt kommt aber etwas ganz Erstaunliches. Man muss manchmal weit hinaus in die Welt gehen, auch in, vielleicht nicht in die Hightech-Länder, und muss dann so jemanden kennenlernen wie Shido Govere, die einen grünen Daumen hat, in Simbabwe lebt, von Gunther Pauli von Cere ausgebildet wurde, in Pilze züchten, in Simbabwe. Mittlerweile Tausende von Waisen, weil sie selber Waisen ist, ausgebildet, sich selber über Pilze zu ernähren. Die weiß, wie es geht. Und die haben wir uns eingeladen, haben gesagt, so, wenn du Tausende von Pilzen gezüchtet hast, Menschen in die Ernährung gebracht hast, dann wirst du doch auch uns beibringen können, wie es geht. Und die hatten ein richtiges Konzept. Ja. Und diesem Konzept glauben wir jetzt, dass wir an dem Punkt sind. Deswegen, man braucht manchmal ein bisschen länger, um das so zu verdichten, dass man wirklich weiß, was man tut, zu sagen, wir machen ein Business draus. Das hat in Simbabwe gut geklappt. Da ist es warm und feucht. Woraus entnehmen Sie, dass das bei uns auch gut klappt? Was sagt Sie dazu? Das Geheimnis liegt eigentlich darin, dass es weder warm noch feucht sein muss, sondern wir Keller brauchen und es muss sauber und trocken sein. Genau andersrum. Pilze lieben es dunkel, Pilze lieben es trocken und Pilze sind sehr empfindliche Wesen. Aber wenn man sie richtig behandelt, wachsen sie unglaublich ertragsreich. Und das Geheimnis ist auch bei dem Kaffee, normalerweise züchtet man gerade, wir reden jetzt nicht von Champignons, vielleicht muss ich das mal erstmal nochmal dazu ergänzen, sondern wir reden von Edelpilzen wie Shiitake oder Galoderma als Gesundheitspilz, wo das Kilo 25 Euro kostet, oder getrocknet Galoderma im Handel bei 150 Euro bei 50 Gramm liegt. Also bei diesen Ertragspilzen, ja, ja, reden wir, die wachsen normalerweise nur auf Holz. Besser gesagt, noch auf teurem Holz, nämlich auf Eiche. Aber aus irgendeinem Grund dieser Welt wachsen sie gerne auf Kaffee. Kaffeesatz. Kaffeesatz, gebrauchter Kaffee, Abfall der anderen. Ja. Und da wird ein Schuh draus. Also, Gedanke ist, sammel von mir aus, nehmen wir VW als Beispiel, den Kaffeesatz, der nichts kostet, der ist Abfall, beziehungsweise wir können das mit den VBs darüber verhandeln, wie wir denn noch irgendwie für das Abholen kriegen, weil das müssten sie sich ja ungefähr auch, müssten sich auch entsorgen. Und mache darauf im Endeffekt die Edelpilze. Ein solcher Bag, 3 Kilo, 1,5 Kilo Ertrag, 100 Bags kann eine Person am Tag packen und bearbeiten. Sprich 300 Kilo. Macht 2 Tonnen eine Person verarbeitet am Tag, im Monat. Und das Geheimnis mit diesen Bags ist dann auch noch, das ist nur die Anfängerstufe 50%. Shidu Guevara macht 80% aus einem Bag Ertrag. Und da, über dieses Wissen, das wir uns dann wirklich von außen jetzt geholt haben und wo wir auch die Unterstützung haben, macht es dann plötzlich Sinn, darüber nachzudenken, wie kann man denn wirklich ein Business daraus gestalten? Macht man es zentral, eine Riesenproduktion? Macht man es vielleicht aber auch dezentral, indem man verschiedene kleine Einheiten baut? Genau da sind wir gerade in der Diskussion mit verschiedenen anderen Organisationen. Und ich glaube, das ist das zweite große Thema. Mach nie es alleine, mach es immer in Kooperation und such dir Partner, die dich entsprechend unterstützen können. Und wenn man das miteinander schlau kombiniert, sowohl im, wie hole ich denn entsprechend den Kaffeesatz ab, aber auch wie kann der entsprechende Absatzweg sein oder wie kann auch in der Kooperative entsprechende Produktion stattfinden, glaube ich, hat man ein sehr spannendes und vor allen Dingen sehr natürliches und dann auch wieder in der Kreislaufwirtschaft gedachtes Ertragsmodell. Nochmal deutlich gesagt, es geht nicht um so ein bisschen ökologische Fans, die das auf ihrem Garten machen, auf dem Balkon machen, sondern es geht darum, das wirklich wirtschaftlich zu machen. Genau. Also raus aus dieser Ecke so ein bisschen philosophieren, sondern es muss sich auch ökonomisch rechnen. Genau, genau so. Und deswegen sage ich diese Größenordnung. Eine Person macht 100 Bags, ja, 300 Kilo am Tag. Also können wir gucken, mit welchen Kooperationspartnern haben wir wie viel Income, wie viel braucht man dafür, wie viel Lagerfläche braucht man, ja, wie viel Mushroom-Häuser, weil auch da, man muss wissen, wie man sie lagert, man muss wissen, wie entsprechend sie von Zeit zu Zeit auch bewässert und gepflegt und gehätschelt werden. Ja. Aber es ist im Endeffekt dann mit der richtigen Philosophie im Business sozusagen ein ertragreiches Businessmodell. Und das hier ist praktisch die Anleitung dazu, kann man das so sagen? Das ist nicht die Anleitung, das ist die Lebensgeschichte von Shidu Guevara. Findet man auch auf der Ciri-Homepage, ciri.org, kann man das Buch bestellen. Es skizziert ganz schön, wie sie dazu gekommen ist. Es skizziert halt auch, was das Thema der Pilze ist. Aber es ist jetzt keine Anleitung, wie züchte ich Pilze. Das ist ein anderes Thema, was wir jetzt bewegen wollen oder auch bewegen. Da sind wir nämlich bei dem nächsten Thema. Das Ganze findet bei uns unter dem Brand Blue Economy statt. Blue Economy ist eine Community im Internet, aber Blue Economy ist auch ein Buch, das neueste Buch von Gunther, also von Gunther Pauli. Hier drin werden unter anderem die Pilze beschrieben, auch in den Ertragsstufen. Und gleichzeitig bauen wir aber mit der Community www.blueeconomy.de entsprechend ein Netzwerk auf von Menschen, die sich dafür interessieren und die von diesem Wissen als Open Source Wissen gemeinsam partizipieren können. Das heißt, alles, was wir jetzt an Erfahrungswerten sammeln mit diesen Pilzen, dokumentieren wir dort. Zukünftig werden wir dort Webinare anbieten, wo wir sagen, wenn jemand anderes dieses Thema aufgreifen will, sozusagen als Business in the Box, kann er das nehmen und kann sich das entsprechend mit weiteren Kooperationspartnern zum Eigen machen und daraus ein eigenes Business kreieren. Und das ist ein Thema von 99 weiteren Themen auf der Blue Economy. Sie insistieren so auf Kooperation, wahrscheinlich mit dem Hintergrund, man braucht Lager, man muss es systematisch machen, man braucht doch Facilities, also man braucht Platz, man braucht wahrscheinlich ein bisschen Einstiegskapital, man muss die Vermarktung irgendwie lösen. Was ist so der Stand Ihrer Überlegung? Ist das eine Art Business, wo man in einem Netzwerk ist und sich gegenseitig ergänzt? Oder kann ich sagen, toll, das kaufe ich den Backen und jetzt fange ich an und habe da meine Küchenpilze? Ich glaube, es wird sowohl als auch geben. Ich glaube, es wird Menschen geben, die werden versuchen, im Endeffekt das jetzt so, in Anführungsstrichen, mit den Küchenpilzen mal gucken, in Kleinteil zu beginnen. So. Aber unsere Gedankenwelt kreist darum, wie können wir es systematisieren, wie können wir es systematisch machen. Die Idee ist nicht fertig, sage ich ganz bewusst hier. Wir sind dabei, es jetzt zu strukturieren, ja, um dann daraus ein Kooperationsbusiness zu machen, wo wir alle gemeinsam die Ertragswerte haben, denn es macht keinen Sinn, glaube ich zumindest, zum Beispiel Absatzwege jeder Einzelne zu beginnen. Und wir haben im Augenblick mehrere, wir haben in Frankfurt jemanden, der beginnt, wir haben in anderen Bezirken hier in Berlin, die gerade sagen, sie wollen gerne beginnen. Man muss diese Kräfte bündeln mit den Filzen und da muss man entsprechende Kanäle auftun und gemeinsam erarbeiten. Ja. Also ich schließe daraus, Sie sind ein bisschen vorsichtiger geworden, weil es gibt ja haufenweise Anregungen, was man ökologisch machen kann, aber wenn es um Rentabilität geht oder auch nur einigermaßen wieder die Zeit und Energie rauszuholen, die man reingesteckt hat, dann hat sich bisher vieles nicht gerechnet. Und ich nehme Ihren Äußerungen, dass Sie sagen, wir sind ein bisschen vorsichtiger und wir rechnen es durch und wir geben auch genauere Anweisungen, wie man zu gescheiten Erträgen kommt, wenn man sowas macht. Absolut. Nein, man muss es sehr genau rechnen, man muss es sich sehr genau angucken und man muss halt, man muss vorsichtig sein, logisch. Nicht blind drauf losrennen, sondern wirklich das Modell weitertreiben und es zu systematisieren, auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen zu dem Buch, da sind 100 solche Ideen drin und der Versuch ist, diese Ideen ökonomisch rentabel zum Laufen zu bringen. Es sind 100 Ideen in dem Buch und von den 100 Ideen gibt es welche wie dieses Shido-Beispiel, was sehr einfach strukturiert ist. Es gibt aber auch Hightech-Strategien darin an Naturthemen. Eines davon ist, wie kann man einen Herzschrittmacher ohne Batterien produzieren, der auf der Basis des Herzens des Wals funktioniert. Das ist hier drin beschrieben, sehr, sehr klar. Dort wird natürlich ein ganz anderes Investment gebraucht. Dort reden wir mit entsprechenden Investoren, um so etwas auch umzusetzen. Also es geht von ganz klein, wie wir es hier machen, bis entsprechend auch so interessant, dass es für größere Investoren interessant ist. Dass Sie diese Säcke mitgebracht haben, deutet darauf hin, dass man am besten so eine ganze Ausstattung schon nimmt oder als Anfänger damit anfängt und nicht, wie wir das damals gemacht haben, so Sporen einkauft und dann irgendwie die auf den Kaffeesatz tut und hofft, dass was passiert. Da passiert nichts. Ja. Das ist das. Oder fast nichts. Es ist ein bisschen was passiert. Übrigens hatte ich eine Kaffeemaschine, deswegen komme ich da auch voll. Da kommt auch Kaffee dann raus, wenn man es lange nur stehen lässt. In Nordthailand habe ich meine Kaffeemaschine aus Versehen den Kaffeesatz drin gelassen. Als ich 3 Monate später wieder kam, wuchsen tatsächlich diese Shiitake-Pilze aus. Und zwar so kräftig, dass sie sich sogar in das Plastik hinein verwurzelt haben. Die Kaffeemaschine war kaputt, die konnte man wegschmeißen. Also da funktioniert das. Deswegen kam ich auf dieses feucht und warm. Aber Sie sagen, das geht auch hier. Also es war für uns auch eine sehr, sehr interessante und lustige Erfahrung, weil wir sind natürlich mit Shido durch Berlin gefahren und haben gesagt, was brauchen wir denn alles? Und unter anderem hieß es immer, wir brauchen Bags. Für mich war Bags, wir brauchen eine Plastiktüte. Ja, aber es muss nicht irgendeine Plastiktüte sein, sondern sie muss transparent sein, sie muss wenn möglich nur so ganz dünn sein, wie die Plastiktüten, die man normalerweise vom Obst kaufen holt, weil damit hat sie die besten Erfahrungswerte, weil ansonsten können die Pilze nun mal nicht in der richtigen Konstellation herauswachsen und sich entsprechend optimal vermehren. Also es gibt so viele kleine Tricks und Kniffe, die man wissen muss, an der richtigen Stelle, allein vom produktionstechnischen her, aber es gibt, denke ich, auch sehr viele Tricks und Kniffe, die man durchdenken muss, um daraus das richtige Businessmodell zu machen, und da sind wir gerade bei. Wunderbar. Das bedeutet für uns, wir warten noch ein bisschen, bevor wir zu amateurhaft damit anfangen und wir kaufen so lange das Buch und gucken mal, welche Ideen drin sind, die einen ansprechen. Das soll ja die Leute auch ein Stück begeistern, jetzt nicht nur aus, weil man ökologisches Pflichtbewusstsein hat, sondern wir haben das damals gemacht, das hat den wirklich einen hohen Unterhaltungswert. Muss man sagen, wir haben jeden Tag natürlich geguckt, sind jetzt Pilze da, irgendwann kamen auch welche, das war sehr aufregend. Also wir fotografieren sie auch im Augenblick jeden Tag und gucken immer, wie sich denn gerade die Bags so verhalten. Und wir haben ja auch, also wir müssen darauf achten, dass die in der richtigen, die richtige Farbe auch behalten und solche Dinge halt. Ich denke, das stimmt, es hat einen hohen Unterhaltungswert, aber ich denke generell muss Business Spaß machen. Und, aber es muss letztlich auch was bringen. Es muss was bringen, aber es muss Spaß machen und ich glaube, das ist auch eines der Phänomene, wenn man so etwas selber anfängt. Deswegen machen wir es dann auch, es wieder von vorne bis hinten nicht zu durchdenken, sondern auch selber zu machen. Das heißt, von dem Augenblick morgens loszufahren und an dem großen Shops den Kaffee einzusammeln, weil dort hat man dann ja mal so 20, 40 Kilo pro Tag in so einem ganz normalen Coffee Store. Mal eine Kette hier in Berlin hat 20 Stores, also weiß man, wie viel Kaffee man am Tag schon mal so eben einsammeln kann. Das ist Arbeit, da muss man irgendwie rumfahren, muss man sich alles organisieren und dann auch zu lernen, wie man es macht und sich natürlich auch jetzt, das ist das, worum wir uns gerade kümmern, zu gucken, wie funktionieren denn wirklich die Absatzwege richtig wie viel Kaffee, wie viele Pilze werden denn wirklich gekauft in Deutschland? Wie ist denn der Markt? Wie ist denn das Marktverhalten denn überhaupt zu den Edelpilzen und diesen ganzen Dingen, das zu berücksichtigen und daraus entsprechend eine richtige Selling-Strategie zu machen? Herr Hastert, ganz großen Dank. Wir halten fest, diese Tüte behalten wir im Auge. Und wenn das so richtig losgeht, dann sind wir mit unserem Kaffeesatz hier im Büro auch dabei. Okay, dann nehme ich Sie beim Wort. Nehmen Sie mich beim Wort. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und mit Teeblättern geht es ja auch. Mit Teeblättern geht es auch. Das ist ja wunderbar. Danke. Ja.